Hast du? Ja. Siehst du, dann hab ich hier gar nicht mehr gekommen. Hey, da war ich so. Aber gar nicht. Ja, aber nur einmal. Ja, ich auch in Afrika. Ja, ich auch im Camping. Ich bin auch nicht da. Bis wann hat ihr? Zweimal.